chair n'a rien à faire avec Dieu. Amen. Amen. You know, here when Jesus introduced his mother, Jesus hat seine Mutter vorgestellt. He introduced his mother to the world. Er hat seine Mutter der Welt sozusagen vorgestellt, uns vorgestellt. Ici, somebody getting something here. Ici on voit que Jésus-Christ a présenté sa mère au monde. He introduced his brothers and his sister to the world. Amen. Er hat seine Geschwister der Welt vorgestellt und gesagt, das sind meine Geschwister, das ist meine Mutter. Il a présenté ses sœurs et frères au monde. Amen. Amen. You know, he loved his mother, Mary. Ici, il a aimé. On voit qu'il aime Marie, sa mère, mais il déteste la chair. He knows Satan. Er kennt den Satan. Le diable. He knows Satan uses the flesh so much. Und er weiß, dass der Satan das Fleisch nutzt, um uns zu betrügen. Et il sait que le diable utilise la chair pour nous détruire. He knows Satan that go through the flesh just like he went through the serpent. Er kennt den Satan als der durch das Fleisch geht, um zu manipulieren. Et il sait que le diable part à travers, marche à travers la chair pour manipuler les gens. Praise the Lord. Hallelujah. He did not hate the mother. Jesus hat seine Mutter nicht gehasst, er hat seine Mutter geliebt. Jésus-Christ n'a pas détesté sa mère, il a aimé sa mère. You need, that's why you need the Holy Spirit to help you to understand God kind of love. Deswegen brauchst du den Heiligen Geist, damit du Gottes Liebe verstehst. C'est pour cela que tu as besoin du Saint-Esprit pour comprendre l'amour de Dieu. I don't want any of my children to listen to me. Just listen to Christ. Ich will nicht, dass meine Kinder mir zuhören, sondern Christus Jesus zuhören. Denn es geht nicht um mich als Mutter. Moi, je veux pas que mes enfants puissent m'obéir, mais je veux qu'ils puissent obéir Jésus-Christ parce qu'il s'agit pas de moi. Since you became born again, I am no longer your mother. Seit du wiedergeboren bist. You only have one mother, and that mother is Christ Jesus. Bin ich nicht mehr deine Mutter, sondern du hast nur noch eine Mutter, und diese Mutter ist Jesus Christus. Depuis que tu es né de nouveau, moi je suis plus ta mère. Ta seule mère, c'est Jésus-Christ lui-même. That's what Jesus is saying here. Das ist das, was Jesus hier sagt. Et c'est de ça que Jésus-Christ parle ici. Amen. Amen. And he said to Mary, until you have to be one of them. If you know you are my mother, you are my brother, you are my sister. If you obey the voice of the Lord. Und er sagt jetzt zu Marie, du musst dich genauso unterordnen wie die anderen. Das, du musst auch einfach nur an mich glauben. Dann bist du auch wahrhaftig meine Mutter. Ici, il a dit à Marie, if not, you are no longer. Ici, il a dit à Marie, tu dois aussi te soumettre comme eux, parce que eux, ce sont mes enfants, ce sont mes mères, ce sont ma mère, ma famille. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de se soumettre à la volonté de Dieu. Et si toi, ma mère, tu le fais aussi, tu te soumets à la volonté de Dieu, c'est comme ça aussi que tu es vraiment, vraiment aussi, en esprit, tu es aussi réellement ma mère. Jesus telling Mary and the brothers and sisters in the flesh, if you want to remain my brothers and sisters, if you want to be my brothers, you must obey the voice of the Lord. Mm-hmm. If you want to be my mother, you must obey the voice of the Lord. Jesus sagt, that is how you are my mother. Biologischen Geschwistern und zu seinem biologischen Mutter, wenn du meine Mutter bleiben willst, dann musst du zu mir gehen, musst du zu Jesus Christus gehören. Und das sagt er auch zu seinen biologischen Geschwistern. Er müsst an mich glauben, sagt Jesus. Mm. Et ici, Jésus-Christ dit aussi à sa mère ou bien ses frères biologiques que si vous voulez rester mes frères aussi réellement, aussi en esprit, donc vous devrez être prêt à croire en moi, à croire, à faire la volonté de Dieu. Jesus did not hate Mary and the family. Jesus hat seine biologische Familie nicht gehasst. Er hat Maria nicht gehasst. He er hat sie geliebt. Mit der Liebe des Herrn. Jésus-Christ, lui, il n'a pas détesté sa famille, mais il les a aimés, mais à travers l'amour de Dieu. Amen. Amen. We need the power of the Holy Ghost to help us to understand all this. Und wir brauchen if die not, Kraft des Heiligen Geistes, um das zu verstehen. Weil der natürlich... Der natürlich gesinnte Mensch wird das nicht verstehen können. Il a vraiment besoin de la puissance du Saint-Esprit pour comprendre tout ceci, sinon l'être naturel, l'être humain ne peut pas le comprendre. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, from verse 14 to the end. 1 Corinthiens 2, 14 bis zum Ende. 1 Corinthiens 2, 14 jusqu'à la fin. You know the message we preach here, no natural man can understand it. It's like a fight. Die wir hier it's like predigen, somebody using knife to cut your body. Ist, that's what the message is. Kann natürliche Menschen nicht verstehen. Something is cooking you. And it's the Holy Ghost that is working. Es ist wie ein Angriff. Und es es kann unwohl sein, es kann ungemütlich sein. Aber es ist der Heilige Geist, der dich, der an dir rückbildet. Mm. Le message qu'on prêche ici, c'est vraiment très dur et c'est difficile à digérer, mais c'est le Saint-Esprit qui est en train de travailler en toi, dans la chair, pour crucifier la chair, en fait. That we preach the truth to you is because we love you. And that's what if we hate you, we will preach what you like to you. When we love you, we know you will hate us because of the message, but we don't care. All we care is all about Christ Jesus. He loved us, he came here, they killed him. But he did not care, because nothing can change his identity as the only true God. Amen. Are you getting it? Amen. Und weil wir dich lieben, offenbaren wir dir die Wahrheit, prägen wir die Wahrheit zu dir. Würden wir das nicht tun, würden wir dir das erzählen, was dir gefällt. Und genauso auch mit Jesus, er wurde geschlagen, dennoch hat er sich für die Welt geopfert. Et c'est parce qu'on t'aime, c'est pour cela qu'on te dit la vérité, parce que même si ça fait mal, si on ne t'aimait pas, on allait te dire quelque chose qui te plaît. Mais non, ça, ce n'est pas l'amour de Jésus-Christ, parce que Dieu, il nous a tant aimés qu'il s'est laissé faire crucifier pour nous. Et c'est comme ça l'amour de Dieu. Il te dit que pas ce que tu aimes, mais ce qui va t'aider pour faire aussi grandir ton esprit et pas ta chair. You know, some people say that we are so locked up. We are locked up. You know, Jesus said we have to hide your salvation from them so that they will not steal it. Satan will go through them to take it away from you. It's true. Are you getting it? If you have handy, that is maybe 1,000, you bought 1,000, you will protect it very well. You value it. We value our salvation so much. We value our relationship with Christ Jesus so much. Because we know that Satan, we don't hate people, but we hate Satan. We know that Satan will go through people that we want to take it away from us, and we protect it. Und Leute sagen, dass wir als Kinder Gottes verschlossen sind oder sich ausgrenzen, aber wir beschützen unsere Rettung, weil diese Errettung uns wichtig ist. Nur genauso wie du ein teures Handy immer bei dir hältst und immer danach greifst und danach nochmal guckst, ob du es wirklich in der Tasche hast. Genauso ist unsere Errettung sogar noch viel, viel größer als für uns unsere Rettung. Deswegen beschützen wir sie und lassen nicht zu, dass der Feind sie uns wegnehmen kann durch Menschen. Genau. Amen. Et c'est pour cela aussi il y a beaucoup de gens qui sont en train de dire qu'on est toujours, nous les enfants de Dieu, dans l'église, on est en train de s'exclure. On veut toujours être entre nous. Oui, quelquefois on le fait aussi parce que c'est nécessaire. On doit protéger notre salut parce qu'on sait que les gens en dehors des enfants de Dieu, ils sont en train de travailler avec le diable, même s'ils savent ou bien ils ne savent pas. Ils laissent le diable travailler à travers eux pour nous arracher notre salut. Et c'est pour cela qu'on protège notre salut quand on est entre nous. Pour aussi toujours, pour prendre soin de notre salut parce qu'on ne veut pas que le diable puisse nous l'arracher à travers les gens qui ne se sont pas positionnés pour Jésus-Christ. Praise the Lord. Alleluia. You know, they say we are so close, we don't come out. But put something here. Let's go to Matthew 13 first. Matthäus 13. Go to Matthew 13. On va lire Matthieu 13. What Jesus said in Matthew 13. Concerning our salvation. Dann lesen wir nochmal, was Jesus Christus über unsere Errettung sagt, inwiefern wir sie verstecken sollen. On va lire Matthieu 13, on va voir ce que l'Éternel a dit concernant notre salut, comment on doit le protéger. Matthieu 13. Oder besser gesagt, beschützen sollen. Hide it from Satan. Wir sollen sie vor dem Satan hide it from the thief. Beschützen. Verstecken vor dem Dieb, genau. Okay. Et il a dit qu'on doit vraiment protéger notre salut contre le diable. Matthieu 13, vers 44. Matthieu 13, 44. Again, the kingdom of heaven is like unto a treasure hid in a field, which when a man had found, he hid it. Praise the Lord. He's talking about your salvation. You hide it. He's talking about your relationship with him. You hide it. You protect it from Satan and his demons. Matthäus 13, because they don't want to go to hell alone. They will want to take you along. Vers 44 lesen wir wiederum gleich das Reich der Himmel, einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin, verkauft alles, was er hat und kauft jeden Acker. Mm. Wir verstecken diesen Schatz vor dem Feind, vor dem Satan. Mm. Ici on voit que il a dit Matthieu 13, 44 que le royaume des cieux est comme l'homme qui a trouvé quelque chose, le cache. et dans sa joie, il vend tout ce qu'il a acheté à ce champ pour garder ce trésor qu'il a trouvé. Et c'est comme ça aussi, notre trésor, c'est notre salut. Et on va tout vendre pour cacher notre salut. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. And for joy thereof, goeth and selleth all that he hath, and buy thy field. To sell everything you have to buy your salvation. Du verkaufst alles, um deine Rettung zu kaufen. Nichts sollte dich daraus nehmen. Et tu es en train de vendre tout pour cacher ton salut. Your relationship with Christ Jesus is more important than everything. Deine Beziehung mit Christus Jesus ist wichtiger als alles andere. Ta relation avec Jésus-Christ, c'est plus important que toute autre chose. Again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man seeking a goodly pearl, who when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. Praise the Lord. Hallelujah. He went and sold all that he had to get it. Because it's so expensive. Er hat alles verkauft, was er hatte, um es zu bekommen, weil dieses Königreich so kostbar ist. Le royaume des cieux est si cher. Et c'est pour cela, c'est comme ce qu'il a dit à Matthieu, verset 45, on va voir ici que le royaume des cieux, 46, il est comme une perle qu'un homme il a trouvé à grand prix et il a tout vendu pour acheter. Praise the Lord. Hallelujah. The kingdom of heaven will take everything away from you. Everything. The old, the new. You know, 2 Corinthians 5. If any man be in Christ, he's a new creature. All things pass away. The kingdom of heaven will take all the old away from you. Because they belong to Satan. He will not give you his own property. Und das lesen wir auch in 2. Korinther, dass alles ist jetzt neu geworden mit Christus. Das heißt, das Alte, den alten Besitz vom Satan, alles ist weg und wir haben jetzt einen neuen Besitz von Christus, weil Christus kommt mit seinem Besitz in dein Leben. Et si en Corinthiens, on voit que tout ce qu'on avait, c'est devenu nouveau en Jésus-Christ. Il a tout changé. Praise the Lord. Yeah. He said he went and sold everything to buy it. Everything. Er hat alles verkauft, um es zu kaufen. Cet homme, il a tout vendu pour seulement acheter la perle qui était précieuse. It's like me and you. So wie du und ich. Me and you, families, everyone here. Wie jeder God hier. Children. Die Kinder Gottes. We sold everything. Wir haben alles verkauft. C'est comme nous aujourd'hui, on a tout vendu. We left everything. Wir haben alles we left the world. Die Welt zurückgelassen. It's Christ forever. Amen. Und uns für immer für Christus entschieden. And it's enough. Und er reicht. On a tout vendu, on a tout laissé derrière nous seulement pour suivre Jésus-Christ. Ça nous suffit. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Ich habe mich entschieden, ihm zu folgen. La chanson qu'on vient de chanter, c'est ça nous dit que moi je me suis décidé de suivre Jésus-Christ. Just like Moses decided to follow him. So wie Moses sich entschieden hat, ihm zu folgen. Comme Moïse s'est décidé à suivre Jésus. I go to the book of Hebrew. Hébreux. On va lire Hébreux. Hébreux. Hebrew 11. And see Moses. Moses left everything. Moses hat alles zurückgelassen, um dem Herrn zu folgen. Hebrew 11, on va voir que Moïse, il a tout laissé derrière lui pour suivre Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. He left everything to follow him. Er hat alles verlassen, um ihm zu folgen. Il a tout laissé derrière lui pour suivre Jésus. Look at from verse 24, please. Hebrea 11 from verse 24. Hebrew 11:44. Please, you can write it down so that you go and read it on your own at home again and go through it. Allah, tell the Holy Spirit, help me to understand you. Help me to know you. I want to know you. The only true God, that is all I mean. Ihr könnt euch die Verse nochmal durchlesen zu Hause. Sie stehen auch hier in der Tafel, dann kann man sich das abschreiben und zu Hause nochmal durchlesen, okay, damit der Heilige Geist einem nochmal mehr dazu sagen kann. Hebrew 11:24, lisez ça à la maison et demandez au Saint-Esprit de vous aider à comprendre. Verse 24, please. 24. It said, by faith Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Mm. Moses refused to be called the son of a king. Mm. Mose weigerte no sich, ein Sohn des Königs zu heißen, weil er lieber ein Sohn, weil er lieber zum Herrn gehören wollte. Niemand würde so ein Opfer bringen heutzutage. Ici on nous dit que c'est par la foi que Moïse est devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Donc il y a personne qui peut le faire aujourd'hui, être refusé, tu refuses qu'on t'appelle fils ou bien fille d'un président. He said, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Yeah. Praise the Lord. Esteeming the reproach, verse 26, please. Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasure in Egypt, for he had respect unto recompense of the reward. For he said, by faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Praise the Lord. He left everything. Er hat alles verlassen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt, als die Schätze, die in Ägypten waren. Denn er sah die Belohnung an. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Amen. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu qu'avoir pour un temps la puissance du péché, regardant la propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Praise the Lord. Amen. Please now to 1 Corinthians 2. 1 Corinthians 2. Maintenant 1 Corinthians 2. All this message, you need the Holy Spirit. Für all diese Botschaften brauchen wir den Heiligen Geist, damit wir das verstehen. On a vraiment besoin du Saint-Esprit pour comprendre ces messages. 1 Korinther 2, 14 bis zum Ende. 1 Korinther 14 jusqu'à la fin. He said, by the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. The message here. Until you have the eyes of the Lord, you cannot, it cannot be special to you. Diese Botschaft kann nur für dich besonders sein, wenn du die Augen des Herrn hast, sonst wirst du sie für unsinnig erklären. 1 Corinthiens 2, verset 14, ça nous fait voir aussi que pour l'être humain, ces messages ici, c'est quelque chose un peu, ça semble fou. Amen. Amen. You see everything we are doing here, even if I'm even speaking, shouting. You know, you call it time. Amen. He said, because what? You know, whatever we are doing here, they are of the Spirit. Then it's because when we do not see it as the Lord wants you to see it, he said, because the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. I will not be surprised when you leave here and say, what was that? I will not be surprised, because the natural man cannot understand the things of the kingdom of heaven. Because they are foolishness unto him. Neither, I'm coming, neither can he know them, because they are spiritually discerned. Und ich werde nicht überrascht sein, wenn einige von uns das, was heute gesprochen worden ist, nicht verstehen können oder sich darüber lustig machen oder das für Quatsch erachten, weil hier ganz klar steht, der natürliche Mensch nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist für ihn eine Torheit, es ist Dummheit. Er kann es nicht erkennen, weil es geistlich durch den Heiligen Geist beurteilt werden muss. Ici, moi, je serais pas, surpris si vous rentrez à la maison aujourd'hui et vous disiez que vous, qu'est-ce qu'elle a dit aujourd'hui. Elle a dit des histoires vraiment absurdes. Parce que la Bible nous fait voir ici que l'être humain, l'être naturel, ne peut pas comprendre les histoires qui sont esprit. Praise the Lord. Mm-hmm. Verse 15. He said, but he that is spiritual judges all things, yet he himself is judge of no man. For whom have known the mind of the Lord, that he may instruct him, where we have the mind of Christ. Amen. We now have the mind of Christ. Wir haben den Sinn, we are the only one that is qualified to judge. Wir sind die einzigen, because we have the mind of Christ. Sind, zu urteilen, weil wir die Gesinnung des Herrn haben. Nous aujourd'hui on a la mentalité du Christ, parce que nous sommes les seuls qui sont qualifiés pour penser comme l'Éternel. In Romans 1, verse 16. I'm not ashamed of the gospel of Jesus. In Römer 1, Vers 16 steht, dass wir uns nicht für das Evangelium von Jesus Christus schämen. Romains 1, 16, ça nous fait voir qu'on ne doit pas être, on ne doit pas avoir honte de l'évangile de Jésus Christ. Are you getting it? Mm-hmm. Amen. He said, for I'm not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. To the Jew first, also to the Greek. Romans 1:16. Römer 1, Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. In 1 Corinthians 1. Go back to 1 Corinthians 1. 1 Corinthians 1. He said, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness. The message here, for those that we go to hell is foolishness. 1. Korinther 1, Vers 18. Those that have chosen hell. 1. Korinther 1, Vers 18. That their heart is so hard. Look at the verse 18. Wort vom Kreuz ist eine Torheit, denen die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. You see it there? For the preaching of the cross is to them that perish foolishness. The message is foolishness. Die Botschaft ist Dummheit für sie. If you have chosen to perish. Es ist Dummheit für uns, wenn wir uns entschieden haben, verloren zu gehen. Si nous on a choisi d'être péri, si on choisit d'être péri, ce message ici, c'est quelque chose, c'est une folie pour nous. But unto us we shall say, it is the power of God. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Praise Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We need the Holy Spirit. Wir brauchen den Heiligen Geist. Das lesen wir auch in Johannes 16. Wir brauchen den Heiligen Geist. Mais pour ceux qui croient en Jésus-Christ, ce message est une puissance et on a besoin du Saint-Esprit. Amen. Amen. To help us to understand. John 16 said it. On a besoin du Saint-Esprit pour nous aider à comprendre tout ceci. You know, here Jesus was preparing to go. Jesus war kurz davor zu gehen. Er hat den Heiligen Geist uns vorgestellt. Ici on voit que Jésus-Christ était prêt à partir, mais il a introduit le Saint-Esprit avant de partir. From verse 5, please. Johannes 16, Vers 5. Jean 16, verset 5. He said, but now I go my way to him that sent me. And none of you asked me, whither go I thou? But because I have said these things unto you, sorrow hath filled your heart. Nevertheless, I tell you the truth. It is expended for you that I go away. For if I go not away, the comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 8. Verse 8. And when he is come, that is the Holy Spirit, he will reprove the world of sin, what sin is. Your sin is not you fornicate, you lie, you are sleeping with people, you sleep with men that call your boyfriend, your mom friend, or whatever friend. You are, that is not your sin. Your sin is you ignore Christ. If you really accept Christ, you will hate that act. Und in Vers 8 lesen wir, dass der Heilige Geist die Welt überführen wird von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Er wird klar machen, was die wahrhaftige Sünde ist. Es geht nicht um dein Lügen und dein Stehlen und deine Unzucht, sondern es geht darum, dass du Jesus Christus verweigert hast. Weil wenn du Jesus Christus wirklich angenommen hättest, würdest du nicht Unzucht treiben, würdest du nicht lügen, würdest du nicht stehlen, würdest diese Dinge nicht tun. Ici, verset 8, ça nous fait voir qu'il s'agit de ce que l'Éternel, le Saint-Esprit va venir pour te révéler la vraie, le vrai péché. Parce que le péché, ce n'est pas ce que le monde appelle péché, que tu couches avec des hommes ou bien tu fais la prostitution et des histoires comme ça. Non, le vrai péché, c'est quand tu ne crois pas au Saint-Esprit ou bien à Jésus-Christ. Parce que c'est à travers le Saint-Esprit, quand tu crois à Jésus-Christ, c'est lui qui va te révéler et qui va te faire voir que c'est, tu vas commencer même à détester les histoires que tu fais qui n'est pas de qui ne viennent pas de Jésus-Christ. Donc c'est quand tu ne crois pas en lui, c'est ça le péché. Sin a be singular. Is this singular today and not plural? Die Sünde, von der hier gesprochen wird, ist die eine Sünde und nicht mehrere, von denen hier gesprochen wird. Le péché dont on parle ici, c'est un péché, c'est singulier, c'est pas ce que le monde appelle péché. Adam did not steal, did not kill, did not lie, did not fornicate. But he sinned. Adam hat beispielsweise nicht Unzucht getrieben, er hat nicht gestohlen, er hat nicht gelogen, aber er hat gesündigt, weil er Gott nicht gehorcht hat. Abraham, par exemple, lui, il n'a pas volé, il n'a pas tué, il n'a pas fait quelque chose de mal selon le monde, mais il a péché. Amen. Il a désobéi à l'Éternel. Just one thing. Es war nur eine Sünde. And it's still Jesus is saying here, it's still that sin, the sin is still one today. Und Jesus sagt hier immer noch, es ist immer noch diese eine Sünde. Not many sins, not one. Il s'agit toujours de ce seul péché. Verse 9, look at verse 9. Vers 9. All of us read it together. One, two, go. Verse 9. Of sin, because they believe not on me. Wir lesen zusammen von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Because they believe not on me. If they believe me, they will hate. Fornication, we pay that evil, we run away from them. Weil wenn sie wirklich an Jesus if glauben, they come to me, they will know, he said, if you, the devil will flee from you. Come to God. If you come, if you accept Christ, it's once light comes in, darkness runs. It's automatic. Wenn sie wirklich an Jesus glauben würden, würden sie diese Sünde hassen, sie würden es nicht genießen, diese Dinge zu tun, weil wenn das Licht an ist, verschwindet die Finsternis. Mm-hmm. Si ils croyaient vraiment en Jésus-Christ, ils allaient même pas rien faire du mal, parce que quand il y a la lumière, il n'y aura pas aussi l'obscurité au même moment. Donc, oui. Then you know, in verse 10, here he's telling us what the Holy Spirit will help us to know. He said, of righteousness, because I go to my Father, and you see me no more. Of righteousness. Of what is right is believing me. Von Gerechtigkeit. The only thing that is right is believe me. That's all. Einzige Gerechtigkeit. And not feeding thousands. Die wir brauchen, ist an Jesus Christus zu glauben. You are a good man. You are a good. You are evil before Christ. If it is not Christ that is good in your life. Keine you Selbstgerechtigkeit. You cannot save yourself. You need a savior. Keine Selbstgerechtigkeit kann uns retten. Wir brauchen einen Retter, und das ist Jesus Christus allein. Il n'y a aucune justice qui peut nous sauver. On a seulement besoin d'un sauveur qui est Jésus-Christ lui-même. C'est lui notre seule justice. Praise the Lord. Alléluia. They believe their goodness will take them to God. Aber Menschen glauben, dass ihre guten Werke sie in den Himmel bringen. Then we don't need Jesus Christ. Aber wieso ist dann Jesus für uns gestorben? To die for us. Wieso ist Jesus hingekommen, für uns zu sterben, wenn if wir you can't save yourself, so tolle Menschen sind, wenn gens, wir uns doch selbst alle retten können? Les gens pensent que leur bien peut aussi leur sauver, mais sinon si c'était comme si c'était le cas, l'Éternel Jésus-Christ n'allait même pas venir ici pour se faire crucifier pour nous sauver. You need a savior. Wir brauchen einen Retter. On a besoin d'un sauveur. In verse 12. I have yet many things to say unto you, but you cannot bear them now. Howbeit, when He, the Spirit of Truth, is come, He will guide you into all truth. That is how we know that our message is true. Because the Holy Spirit is the one guiding us into all the truth. Und so wissen wir, dass unsere Botschaft wahrhaftig ist, weil es der Geist der Wahrheit ist, der dies bezeugt. Oui, et c'est comme ça que nous, on sait que notre verset que notre message est la vérité parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est notre vérité. Praise the Lord. Hallelujah. Let's go to Mark 10, please. Markus 10. Mark 10. Jesus did not hate the rich man. Jesus hat den Reichtum nicht gehasst, er hat ihn geliebt. Our message for you is not hate. Jesus hat den Reichtum nicht gehasst. Unsere Botschaft für dich ist nicht Hass, sondern Liebe. Notre message pour toi c'est pas la haine, c'est l'amour. Oh no, you might say that maybe the message is all about you. Yes, it can be about you because we want you to change. Und we want you. We want you to accept Jesus as your Lord and your Savior. We love you so much. We know that you will hate us. You will even hate us because of the message. You will hate us because of, you know, but we don't care. Because we love you so much. It is God kind of love. Go to Mark 10, please. Man könnte meinen, dass diese Botschaft um eine Person geht, aber nimm es so, wie du möchtest, aber es geht darum, dass die Leute zu Jesus Christus kommen, dass du zu Jesus Christus kommst und deswegen predigen wir diese Worte, weil wir niemanden in der Hölle sehen wollen, weil diese Hölle, dieser Ort ist ein wahrhaftiger Ort. Et peut-être tu vas penser que ce message, il s'agit de toi, oui, peut-être c'est aussi le cas parce que nous, on t'aime vraiment, on ne veut pas que tu puisses... être, que tu puisses être, tu puisses périr. If hell is not real, we will not waste our time telling you. Wenn die Hölle, we know it's real. Wenn die Hölle kein echter Ort wäre, dann würden wir unsere Zeit nicht verschwenden, um dich davor zu warnen und dich auf Christus zu verweisen. Et si l'enfer n'était pas réel, on n'allait même pas gaspiller notre temps pour t'empêcher d'y aller. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. And we don't want to see you there. Wir wollen niemanden in dieser Hölle sehen. Mais vu qu'on t'aime beaucoup, on veut voir. Il y a personne qu'on veut voir. Amen. Amen. We love you so much. Wir lieben dich. Just like Jesus loved this young man. Genauso wie Jesus auch diesen reichen Jüngling hier in Markus 10 auch lieb gewonnen hat. In Markus 10, Vers 17 lesen wir das. Tout comme Jésus Christ a aimé cet homme riche. Praise the Lord. Hallelujah. You know, there are two reasons. We only have two reasons for preaching. Es gibt two reasons zwei Gründe, why we preach to you. Weshalb wir zu Menschen predigen. Il y a que deux raisons pourquoi on prêche. One, to bring you to Christ. Eins, um dich zu Christus zu bringen. De un, pour t'emmener vers Jésus. Number two, so that you will not have excuse for going to hell. Und der zweite Punkt. No excuse. No, my son did not tell me. My mother did not tell me. My father did not tell me. No one. I did not know that heaven is free and hell is free. There will be no excuse for anybody. Damit wir keine Ausrede haben, damit der Mensch keine Ausrede hat, dass weil er halt niemanden hatte, der ihm davon erzählt hat, deswegen muss er jetzt in die Hölle gehen und deswegen kann er jetzt nichts dafür. Nein, dass jeder von Jesus Christus gehört hat und deswegen tun wir, deswegen teilen wir Jesus Christus mit unserer Familie, mit unseren Freunden. On prêche aussi pour que enfin que nos familles, nos amis puissent pas dire à la fin, oui, il y en a pas eu l'opportunité de connaître Jésus, il y a personne qui nous a parlé de Dieu. Pour éviter ça. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. From verse 21, because of time. Markus 10, 22. Because of Mark time. 10, verse 22. The young rich ruler that came to Jesus. 21, okay. From verse 21. 21. Amen. Mark 10, verse 21. If you read it from verse 17, you can see this man was hungry of something, but not of Christ. Mm-hmm. He was hungry of himself. You know, people go to church hungry of themselves. Be hungry of Christ. If you are hungry of Christ, then you will hear the voice of Christ to go to the right church. Und dieser reiche Jüngling hatte Hunger. Er hat nach etwas gehungert. Und wonach er gehungert hat, war nicht der Wahrheit, sondern nach sich selbst. Und so gehen auch Menschen in die Gemeinde mit einem Hunger. Aber dieser Hunger, wenn er nicht nach Jesus ist, kann er nicht gestillt werden von Jesus. Et si cet homme riche, par exemple, il avait faim, mais il n'avait pas, est-ce qu'il avait faim de Jésus-Christ? Non, il avait faim de quelque chose d'autre. C'est pour cela, quand Jésus-Christ lui a donné, dit la vérité, il était déçu, il s'est détourné parce que ce n'était pas ce qu'il voulait. C'est pour cela, toi, tu dois avoir faim de Jésus-Christ et lui demander où est-ce que tu dois être et il va te guider. Because of verse 18, let's read from verse 17. Markus 10, Mark 10, verse 17. And when he was gone forth into the way, there came one running and kneeled to him, and asked him, good master, he knelt down before Jesus That you kneel down before Jesus does not mean you are hungry of him. Und dieser reiche Jüngling hat sich vor Jesus gekniet. They go to church. They are hungry of themselves and not of Christ. Aber nur weil man sich vor Jesus kniet, heißt nicht, dass man wirklich nach Jesus sucht oder ihn hat. Sie sind, die Menschen sind hungrig nach sich selbst, nach ihren eigenen Erfüllungen und Wünschen. Ici cet homme riche, il s'est mis à genoux, mais seulement parce que tu te mets à genoux devant l'Éternel, ça signifie pas que toi tu as faim de l'Éternel et de la vérité, ou bien tu veux avoir Jésus-Christ, ou bien que tu l'as. I kneel to him and ask him, good master, what shall I do that I may inherit the kingdom? Inherit eternal life. Verse 18. 18. And Jesus said unto him, where callest thou me good? There is no good. There is no good but one, that is God. Amen. Only God is good. No man is good. Niemand ist Jesus gut. Is saying it yet. People always look at people and say, good man, good woman. There's nothing good without Christ Jesus. Jesus is the one himself saying it here. Jesus sagt hier selbst, es gibt nichts Gutes außerhalb von ihm, von Gott. Jésus-Christ ici nous fait voir qu'il n'y a rien de bon qui est en dehors de Jésus-Christ, de lui-même, de Dieu. In verse 19, said, thou knowest the commandments. Do not commit adultery, do not kill, do not steal, do not bear false witnesses. Defraud not, honor your father and your mother. And he answered and said unto him, Master, all these have I observed from my youth. Praise the Lord. Hallelujah. I have honored my mother and my father. I don't fornicate. I don't lie. I don't defraud. I honor my mother. I have obeyed all. Then Jesus said in 1 verse 21. Look at it. Then Jesus beholding him loved him. Praise the Lord. Amen. Und Jesus stellt ihm die Frage, ob er diese Gebote gehalten hat. Und der reiche Jüngling sagt, ja, ich habe von klein auf habe ich all diese Sachen schon gehalten. Ici Jésus-Christ lui demande, si il a déjà tout fait, obéi tous les commandements, et lui il dit que oui, je l'ai fait depuis que j'étais plus jeune, j'ai tout obéi les commandements. Aber diese Gebote können dich nicht retten. Mais c'est tous ces commandements, ça peuvent pas te sauver. You know, this man said, I've obeyed all this from my youth. Jesus did not say, bravo, clap for him. Very good. You are there. He said, then Jesus, beholding him, loved him. He loved him and told him the truth. That's where we are going. Und, Jesus, we love you, that's why we are preaching the truth to you. Und Jesus hat ihm keinen Beifall geschenkt, weil all diese Gebote schon gehalten hat von Kind auf, sondern hat ihn angeblickt, hat ihn lieb gewonnen und ihm die Wahrheit gesagt und gesagt, ici quand le jeune homme il a répondu à Jésus-Christ, oui j'ai déjà tout obéi, on voit ici, nous dit que la Bible nous dit que Jésus-Christ ayant gardé les mains et lui dit, donc Jésus-Christ par amour lui a dit la vérité, que une chose te manque, il y a une chose qui te manque, et c'est pour cela nous aussi on te dit la vérité. Then Jesus beholding him loved him and said unto him, one thing thou lackest. This man will not see it as love. He will see it as hate. Amen. But Jesus loved him. He said, go your way. Sell whatsoever thou hast. Everything. Whatsoever. Not some. Not tipping God. Not tipping people. You have now. You have 19 now. You are giving one. He said, go and sell everything. Go and give everything. Sell whatsoever thou hast. And give to the poor. And thou shalt have treasure in heaven, because there's economy in heaven. Praise the Lord. There's economy in heaven. Es gibt eine Wirtschaft im Himmel. Et parce qu'il y a, il a dit, Jésus-Christ a dit que va et vend tout, pas seulement une chose de 500, parce qu'il y a une économie dans le royaume des cieux. And come, take up your cross and follow me. Und nimm dein Kreuz auf dich, auf mich, auf dich und folge mir nach. Vend tout et prends ta croix sur toi et puis suis-moi. Verse 22, please. And he was so sad at that saying. Und es hat ihn traurig gemacht, dieses. I went away grieved, for he had great possession. No one want to leave the flesh and accept Christ Jesus. Niemand will das Fleisch zurücklassen und Christus Jesus akzeptieren. Il n'y a personne qui veut laisser la chair et suivre Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Jesus loved this young man. Jesus hat diesen reichen Jungen geliebt. And told him this truth. Und ihm deshalb die Wahrheit gesagt. So also we love you. So also we love you. Und genauso lieben wir dich. And we are telling you the truth. Und wir sagen dir deswegen die Wahrheit. You may not see it as love. Du siehst das vielleicht nicht als Liebe. Just like this young man did not see it as love. Genauso wie dieser reiche Jüngling es nicht als Liebe gesehen hat. Nous, on t'aime, c'est pour cela, on te dit aussi la vérité. Et toi, même si tu le vois pas comme amour, tout comme ce garçon ici n'a pas vu ça comme amour. It is the love of Christ. Es ist die Liebe von Christus. Mais c'est l'amour de Jésus. That is greater than all love. Die größer ist als alle anderen Liebe. Qui est plus grand que tout autre amour. That is the only true love. Die einzig wahrhaftige Liebe ist. Qui est le seul vrai bon amour. Amen. If we are deceiving each other, we will not fall. Wenn wir einander was vormachen, dann wird sich auch niemand auf die Füße treten. Parce que si nous on n'est pas en train de combattre contre l'autre, on va même pas aussi avoir des problèmes. You know when we will fight? When we tell each other the truth. Wisst ihr, wenn wir uns auf die Füße treten, wenn wir ehrlich zueinander sind? Dann wird es Diskussionen, Streit wahrscheinlich geben. Si on ne prétend pas, on n'aura pas aussi des discussions. Remember the hard saying also. Erinnert euch auch an die harten Worte. Rappelle-toi aussi de la parole qui était dure. When Jesus said you will eat my flesh and drink Als my blood. Als Jesus gesagt hat, du wirst mein Fleisch essen und mein Blut trinken, das war auch Liebe. Quand Jésus-Christ a dit que tu vas manger ma chair et tu vas boire mon sang, c'était aussi l'amour. Praise the Lord. Hallelujah. He said you will eat my flesh and drink my blood. Er hat gesagt, du wirst ihr werdet mein Fleisch essen und mein Blut trinken. Il a dit que vous allez manger ma chair et vous allez boire mon sang. One thing I love with Jesus. Yes, one thing I love with Jesus. Es gibt eine Sache, die ich bei Jesus liebe. Il y a quelque chose que j'aime bien. He was never afraid to speak the truth. Er hatte keine Angst, die Wahrheit zu sprechen. Il n'a jamais eu peur de dire la vérité. He was never afraid to tell the people the truth. Er hat niemals Angst gehabt, den Leuten die Wahrheit zu sagen. Jésus-Christ n'a jamais eu peur de dire la vérité. If he will, everyone will go. He doesn't care. Auch wenn jeder geht, let's go there. Let's go there. Maybe we close from with that, please, because of time. Amen. Mm-hmm. We see how bad we live it. Amen. Praise the Lord. Amen. So please go to John 6. Johannes 6. Jean 6. John 6, please. Johannes 6. Jean 6. From verse 56. 56. Verses 56. Or 53. Let's read from 53. 53 should be better. 53. Then Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, except you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Darum sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes isst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch, ihr seid tot. Ici Jésus-Christ dit qu'en vérité, je vous le dis, si vous mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas le sang, vous n'avez pas la vie en vous. You know what you eat, you digest and it goes into your blood, your system. You occupy all your system. He said, until I occupy everything in you. You don't have life in you. Was du isst, das wirst du verdauen. Es wird in dein ganzes System eingehen, in dein Blut und alles reingehen. Und er sagt, wenn ich nicht in dein System eingehe, nicht eins mit dir werde, dann hast du kein Leben in dir. Donc ici dit que tout ce que tu manges, ce que tu bois, ça va entrer dans ton corps, dans ton propre, dans tout ton système. Mais si toi tu ne manges pas Jésus-Christ, donc il ne peut pas entrer en toi et tu ne seras pas quelqu'un qui est en vie, tu seras mort. Verset 4. 54. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath life, hath eternal life, and I will raise him up at the last day. For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. He that eateth my flesh and drinketh my blood dwelleth in me, and I in him. Praise the Lord. Hallelujah. 57. As the living Father has sent me, and I live by the Father, so he that eateth me, even he shall live by me. This is the bread which came down from heaven. Not as your father did eat manna and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Amen. The only people that never die is God's children. Die Leute, die, it's a message. niemals sterben, Kinder Gottes. Sie leben für immer mit Christus. Mm. Amen. Ici, ça nous fait voir que les seules personnes qui ne meurent jamais, ce sont les enfants de Dieu, parce qu'il dit qu'il nous donne la vie éternelle. Because the only kingdom that never ends is the kingdom of heaven. Weil das no Königreich, das endlos, das einzige Königreich, das endlos ist, ist das Königreich des Himmels, Königreich von Jesus Christus. Parce que le seul royaume qui est pour toujours, c'est le royaume des cieux. You know, if you die here, it's over with. I said, Jama, if you die, it's over with you. Wenn wir hier auf Erden sterben, said, ist deine Nationalität weg. Du, it's over. Die bringt dir nichts mehr. Parce que si tu meurs ici, ta nationalité, c'est, ça, te, ça t'emmène nulle part, tu es mort. You will not go to God and say, I'm a German. Du wirst nicht zu Gott gehen können und sagen können, ich war not different from all Deutsch oder ich war Indisch oder Sonstiges. Tu vas pas mourir et puis dire à Dieu que oui, ben moi j'étais allemand ou bien moi j'étais congolaise, quelque chose comme ça. Ça n'a pas de différence pour Dieu. Tu as été un homme qui était mort. Qu'est-ce que tu as fait avec sa vie? But we got children if we change position. We don't die, we change position. Once you change position, you know your kingdom is everlasting. The only one that remains everlasting. Amen. Aber that's first Peter, is it? Amen. Als Kinder Gottes, wenn wir sozusagen schlafen, also diesen Körper verlassen, dann ändern wir einfach unsere Position, unseren Standort ändert sich einfach nur. Und et nous par exemple les enfants de Dieu, quand on va on quitte cette terre, cette chair, non? C'est, on a changé la position, donc on meurt pas, on change que la position, on devient les enfants de Dieu, c'est un autre statut. Und das einzige was dann zählt ist, dass du zum Königreich des Himmels gehörst und nicht deine irdische Nationalität. Et la seule chose qui est entre qui est importante et c'est si tu étais un enfant de Dieu ou pas, c'est pas ta nationalité. Do I have German pass? I'm not a German citizen. Do I have Nigeria pass? I am not a Nigeria citizen. I am a citizen of the kingdom of Amen. Heaven. Because Amen. That very place is forever. Amen. That's what verse 58 is telling us. Auch wenn ich einen deutschen Pass habe, heißt das nicht, dass ich ein deutscher Bürger bin. Also die Bürgerschaft, ein deutscher Bürger bin, auch wenn ich einen nigerianischen Pass habe oder einen indischen Pass oder einen sonstigen Pass, heißt es nicht, dass ich zu dieser Welt gehöre, sondern ich gehöre zum Königreich des Himmels, weil ich dazu für immer gehören werde. Et même si j'ai le passeport allemand, moi je suis pas allemande, si j'ai le passeport nigérien, c'est la vérité, mais je ne suis pas nigérienne. Moi, depuis que je suis née de nouveau, moi je suis un citoyen du royaume des cieux. Look at verse 58 again. 58. He said, this is that bread which came down from heaven. Not as your father did eat manna and are dead. Anything here is temporary. Alles hier auf Erden ist zeitlich. Donc tout ici dans ce monde c'est temporaire. That house you have is temporary. Das Haus, was wir Before haben, know, ist temporär. Wovon man es weiß, gehört es jemand anderem. La maison où tu habites, c'est temporaire, parce que ça peut demain ça peut appartenir à quelqu'un d'autre. This house, the Lord gave it to us. Dieses Haus hat uns. It belonged to somebody else before. Unser Herr. It's just temporary. Nothing here is everlasting. He said, if you eat me, if you drink me, you shall live forever. It's only through me you live forever. Dieses Haus hier hat der Herr uns gegeben und vorher haben natürlich andere Leute hier gewohnt, aber jetzt gehört es Christus. Und Jesus sagt hier, wenn ihr mich isst und von mir trinkt, werdet ihr ewiges Leben haben. Cette maison ici, par exemple, ça appartenait à quelqu'un d'autre avant, mais malgré l'Éternel nous le l'a donné ou bien offert. Et ça signifie que tout est temporaire. Il a dit c'est seulement sa vie, seulement lui-même qui n'est pas temporaire. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 59, this thing said he in the synagogue, as he taught in Capernaum, verse 60. Many thereof of his disciples, when they had heard this said, this is an hard saying. Who can hear it? The message here is an hard saying. Who can hear it? Die Botschaft hier ist auch eine harte Rede. Wer kann sie Who hören? Can hear it? Wer kann sie hören? Le message ici c'est vraiment très c'est vraiment très chaud en fait. C'est pas facile à digérer. Qui est capable à l'écouter, à l'entendre? Weil diese Botschaft kein Mitleid mit dem Satan hat, kein Mitleid mit dem Bösen hat. Parce que ce message ici ça n'a pas de ça n'a pas pitié de l'être humain, ça ne respecte personne en fait. We never pity the flesh. Wir mitleiden nicht das das Fleisch. Ça n'a pas pitié du diable, donc ça n'a pas aussi pitié de la chair. John 6:63, Jesus said the flesh profited nothing. Weil in Vers Johannes 6:63 sagt Jesus Christus ganz klar, dass das Fleisch nichts nützt. Parce que Jean dit Jésus Christ nous dit que la chair ne sert à rien. Verse 61, please. 61. When Jesus knew he himself that his disciples murmur at it, he said unto them, Does this offend you? Are you provoked because of this? Jesus fragt, ist euch das ein Ärgernis? Provoziert euch meine Rede? Jésus Christ dit ici, est-ce que moi je sais que je suis en train de vous dire, ça vous provoque? You know the message that the Lord gives me here provoke a lot of people. Die Botschaft, die der Herr mir hier gibt, provoziert viele Menschen. Le message que l'Éternel me donne, ça provoque beaucoup de personnes. I said to you in the spirit, it will help you to. Aber wenn du im Geist bist, if you are in the flesh, it will destroy you. If you keep on preferring to remain in the flesh, but if you are in the spirit, it will help you. If you are in the flesh and you are hungry of the spirit, it will bring you out of the flesh and take you into the spirit, into the spiritual world of Christ. Wenn du im Fleisch bist, wird diese Botschaft ein Ärgernis sein. Wenn du im Geist bist, wird sie dir helfen das Königreich von Jesus Christus zu kommen, die geistige Welt von Jesus Christus zu kommen und dort auch wandeln zu können. Si tu es dans l'esprit, ce message va t'aider, mais si tu es dans la chair, ça va te provoquer ou bien ça va te rendre vraiment furieux. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 62. What are if you shall see the Son of Man ascend up where he was before? If my words just offend you, what about my death? That I cannot save myself. How much more that can offend you? Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. Und Jesus sagt hier ganz klar, dass wenn meine Worte euch schon ein Ärgernis sind, wie viel mehr wird mein Tod euch ein Ärgernis sein und euch zerstreuen? Et Jésus-Christ dit ici que si même ma parole est en train de vous offenser, mais combien de plus même ma mort va vous offenser aujourd'hui? Praise the Lord. Hallelujah. Verse 46, please. 46. He said, but there are some of you that believe not. 64. For Jesus knew from the beginning who they were that believe not. I know from the beginning who will not believe. In 64 lesen wir, aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und genauso weiß auch ich durch den Heiligen Geist, wer nicht an ihn glaubt. Et Jésus Christ, il a dit à 64 ici que il sait aussi, il est conscient qu'il y aura aussi beaucoup de personnes qui ne vont pas lui croire. Tout comme moi aujourd'hui, je sais qu'il ne va pas me croire. You know, those that will not believe that we want to talk others out of it. Die nicht glauben. He said, who should betray him? Those that will not believe that we want to talk others out of it. Die nicht glauben werden und auch who andere knows? Leute diesen Glauben ausreden werden. Der Herr kennt diese Menschen. Ja, l'Éternel connaît les gens qui ne vont pas croire et qui vont aussi essayer de faire douter aussi aux autres. Don't allow anybody to take you to hell. Wir dürfen nicht zulassen, dass irgendjemand uns in die Hölle bringt. Wähle Jesus Christus. Ne permet personne à t'arracher de Jésus Christ. C'est pour cela que tu dois vraiment choisir Jésus Christ. Verse 65. 65. 65. And he said, therefore, said I unto you, that no man can come unto me except it were given unto me, unto him of my Father. Verse 66, please. It's very important. Look at 66. I love you. He said, from that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Just my son will walk out of here and not walk no more with Christ Jesus. Und aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Let's choose Christ, please. Und nochmal. Okay, Entschuldigung. Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Genauso das ist es auch hier in dieser Gemeinde schon oft passiert, dass viele Leute diese Gemeinde verlassen haben, weil sie gesagt haben, diese Worte sind mir zu hart, ich kann daran nicht glauben, ich werde das nicht akzeptieren können für mich. Und deswegen sind sie gegangen und das passiert immer noch. Et ici, Jésus-Christ, on voit ici à 66 qu'il y a beaucoup de gens qui se sont retirés de l'Éternel, qui ont dit que, mais oui, c'est que cette église est en train de dire, c'est vraiment très, très difficile. Et c'est comme ça aussi aujourd'hui, ici, les gens sont en train de réagir comme à l'époque de Jésus-Christ. La vérité leur fait tellement mal qu'ils disent qu'ils sont en train de sortir de l'église et de ne plus marcher avec l'Éternel. You know, telling the truth is a big fight. Even before now. Even more now. It's a big fight. Amen. They killed Jesus. You know, John 8. He said, why do you hate me? Why do you want to kill me? Because I tell you the truth. And also Paul said it in Galatians 4:16. Let's go to Galatians 4:16. Und die Wahrheit zu sagen, ist heutzutage sogar noch schwerer als damals. Und auch damals haben sie die Leute schon verfolgt, die Wahrheit sagen. Paulus sagt sogar zu den Menschen, hasst ihr mich, weil ich euch die Wahrheit offenbare. Et c'est pour cela, la vérité fait toujours mal aux gens et ils veulent toujours dénoncer à l'Éternel parce que c'est trop dur. C'est pour cela, Paul nous dit aussi, a aussi demandé, vous me détestez parce que je vous dis la vérité. Please don't call me because of Felix. Come because of Jesus. Sie kommt bitte nicht zur Gemeinde wegen Felix. Kommt nicht wegen einem Menschen. Kommt wegen Jesus Christus. Allow Jesus to be your motive. Ja. Lass zu, dass Jesus Christus dein Motiv ist. And not the flesh being your motive. Und nicht das Fleisch. Et c'est pour cela je vous en prie de laisser de venir à l'église à cause de Jésus et pas à cause de Félix. Cherchez, permettez à Dieu d'être votre motif et pas l'être humain. Amen. Suche nach Jesus Christus und nicht nach Menschen. Cherche Jésus et pas l'être humain. Galates 4, vers 16. Galater 4, Vers 16. Bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Am I therefore become your enemy? Have your son become your enemy because he tell you the truth? Because he love you so much and he wants you to be safe. You turn your son or your daughter or somebody to become your enemy. Ist dein Sohn zu deinem Feind geworden? Ist deine Tochter zu deinem Feind geworden? Sind Freunde zu Feinde geworden, weil diese Freunde dir sagen, dass du zur Wahrheit kommen sollst, zu Jesus Christus kommen sollst? Est-ce que tes bien-aimés sont devenus tes ennemis parce qu'ils sont en train de te dire, de te repentir et de venir vers Jésus-Christ? John 8. Johannes 8. Jean 8. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Stop coming because of man. Come because of Jesus. Hört auf, in die Gemeinde zu kommen wegen Menschen. Kommt in die Gemeinde wegen Jesus Christus. Arrêtez de venir à l'église pour l'être humain. Venez pour Jésus-Christ. Allow it to be Christ Jesus. That is who I'm looking for. Dass es um Christus Jesus geht. And not anybody. Und nicht um Menschen. Cherchez Jésus-Christ parce que vous voulez voir Jésus-Christ et pas parce que vous voulez voir un être humain. Praise the Lord. Hallelujah. John 8. Johannes 8. Jean 8. Verse 40. We just read on the Bible. Jean 8. But now you see to kill a man that had told you the truth, which I have heard of God. This did not Abraham. If you really belong to Abraham, as you say, Abraham never go against God. Amen. He was always choosing him. If you really belong to Abraham, you will not. You will not seek to kill me. You will not seek to hate me. You will not hate me. You will not be looking for excuse to bring me down. Nun aber suchte mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, die ich von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Wenn ihr wirklich an Abraham glauben würdet, würdet ihr auch an mich glauben, sagt Jesus Christus. Jésus-Christ dit que maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. C'est là Abraham ne l'a point fait. Just like Jesus said, we are the light. Genauso wie Jesus sagt, wir sind das Licht. Tout comme Jésus Christ dit que nous sommes la lumière. And light can never be hidden. Und das Licht kann niemals versteckt werden. Et la lumière ne peut pas être cachée. If we can be hidden, we could have hide things away from you. Wenn wir uns verstecken würden. Because we cannot hide it. Because we are light. Würden wir die Wahrheit vor Menschen verstecken, vor dir verstecken, aber weil wir Licht sind, sieht man das. Donc, vu que nous sommes la vérité, on veut te dire aussi la vérité. On veut que je puisse savoir connaître la vérité. And we know that darkness hates light. Wir wissen, dass die Finsternis das Licht hasst. Et on sait que l'obscurité déteste la lumière. C'est Jésus qui le dit même. If you expose their nyash, there's problem. Wenn wir you expose their deeds, there's problem. Wenn wir ihre Taten sozusagen entblößen, dann gibt's ein Problem. Et si on est en train d'exposer leurs œuvres, on va on va les exposer. Amen. Amen. We'll close again with John 3. Go to John 3. Johannes 3. Praise the Lord. On va fermer, on va clôturer avec John 3. Jesus said something about darkness. He said they love darkness. John 3, verse 18 to 21. Johannes 3, 18 bis 21. John 3, 18 à 20. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. And this is the condemnation, verse 19, that light is come into the world, and men love darkness. And men love darkness rather than light, because their deeds were evil. Johannes 3, Vers 19, darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Amen. Ici on voit que les êtres humains aiment l'obscurité. Amen. Verse 20. Vers 20. For everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. Denn jeder, der böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Deswegen werden Leute, die die Wahrheit hassen, auch diese Gemeinde nicht nicht mögen. Et c'est pour cela les gens qui n'aiment pas la vérité, ils vont pas aussi aimer cette église, parce que nous on dit la vérité de Jésus-Christ. But he that doeth truth cometh to the light, that is this may be made manifest, that they are what in God. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Praise the Lord. Hallelujah. Please let us receive. Amen. Amen.